minus X minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Herzlich willkommen und hallo! Hallo! Heute am 14. Februar, hin und wieder hört ihr in der Sendung auch mal den 13. Februar, ist aber der 14. Februar hier bei 104,8 MHz Querfunk auf querfunk.de oder auf unserem Blog bei Radio A. Heute haben wir für euch zum einen eine Diskussion vorbereitet zur Kampagne Zero Covid. Unter dem Sendungsteil ist uns wichtig. Dann im überregionalen Teil beschäftigen wir uns heute mit der Räumung des Rock in Ljubljana. Die Schweine haben die ehemalige Fahrradfabrik in Ljubljana geräumt. Dazu mehr in der Sendung. Einen Beitrag über Feminismus in der Pandemie. Und zum Schluss hört ihr noch ein wenig Inhalt aus dem Buch Die Revolution von Gustav Landauer. Viel Spaß bei der Sendung. Weitere Infos findet ihr unter Radio A. Naja, auf unserem Blog radioa.noblogs.org. Wir sind für euch unterwegs rund um die Welt für die besten News. Überregionales aus anarchistischer Sicht. Jetzt kommen wir zur Diskussion zu Zero Covid. Von dieser Kampagne habt ihr wahrscheinlich schon was gehört und kennt euch vielleicht ein bisschen aus. Ich kann aber auch im Vorlauf ein bisschen was dazu erzählen. Auf jeden Fall, wenn ihr euch das selber durchlesen wollt, könnt ihr unter zero-covid.org alles nachlesen. Da gibt es auch Diskussionsbeiträge dazu, zu der ganzen Geschichte. Genau, und vielleicht mal grundlegend wurde bei Zero Covid probiert, mal eine linke Antwort auf die Corona-Pandemie irgendwie zu formulieren, als ein Konzept. Genau, was ja schon mal interessant ist und das ja auch immerhin schon mal ein Erfolg ist, dass ein linker Beitrag öffentlich diskutiert wird. Also es hat wohl schon die Runde gemacht und die Politik hat da auch schon wohl drauf reagiert, wie ich in einigen Artikeln gelesen habe. Und einige Gedanken, die da drin stehen, habe ich mir selber schon gemacht, aber noch sehr, sehr, unausgegoren. Also die Zero Covid Kampagne setzt sich dafür ein, dass da die Strategie der meisten Regierungen auf der Welt so flatten the curve, oder wie man das ausspricht, sorry, mein Englisch ist so schlecht, dass das nicht funktioniert hat und es einfach alles nur nach hinten verschiebt, wo der Verdacht besteht, einfach nur den kapitalistischen Normalzustand halbwegs am Laufen zu halten. Genau, und das wäre nämlich jetzt auch so eine der ersten Forderungen, dass der Lockdown kurzzeitig für ein paar Wochen, soweit wie es geht, bei nicht lebensrelevanten Berufszweigen, dass dort auch die Arbeit eingestellt wird. Also zum Beispiel Fabriken oder Baustellen, allgemein Betriebe, Büros und Schulen, insoweit kein Homeoffice möglich ist. Das bringt natürlich viele Problematiken mit sich, was sich auch in der Kritik an dieser Kampagne widerspiegelt. Zwar ist bei Zero Covid geplant, dass niemand zurückgelassen werden darf. Das heißt so viel wie, dass Rettungspakete geschnürt werden sollen, um die Kostenausfälle, also die Lohnausfälle der Menschen irgendwie auszugleichen. oder die Leute ihre Wohnungen deshalb nicht mehr bezahlen können. Deswegen wird gefordert, dass Rettungspakete dafür geschnürt werden und dass aber auch zum Beispiel Flüchtlingsunterkünfte aufgelöst werden und die Menschen dezentral untergebracht werden sollen und dass bei Obdachlosen zum Beispiel Hotels dafür zur Verfügung gestellt werden, dass Menschen ohne Obdach, dass die ihr eigenes Zimmer zum Beispiel haben irgendwie und dadurch einen besseren Schutz haben. Dann geht es darum, natürlich das Gesundheitssystem aufzubauen und zu fördern. Dann soll es darum gehen, dass jetzt Impfstoffe für alle zugänglich sind. Also da, ich verstehe darunter, dass das Patentrecht ausgesetzt wird für die Impfstoffe und dass das alles solidarisch finanziert werden soll, also kurz ausgedrückt durch reichen Steuern oder eben großzügige GeldgeberInnen. Vielleicht kann ich dann auch noch gerade kurz sagen, was jetzt, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, so die zwei Hauptkritikpunkte, so wie ich es verstanden habe, ist die Nicht-Durchsetzbarkeit. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es ein Autoritarismus fördert, da sich ja an den Staat gewandt wird, der zum Beispiel auch ist, es gibt die Befürchtung, dass der autoritäre Staat dadurch gefördert wird, weil er ja dafür sich verantwortlich zeigen soll und das umsetzen soll und zum Beispiel auch, dass es zu Grenzschließungen kommen soll. Und natürlich das Allgemeine, dass vielleicht radikale Linke vielleicht keine Forderungen an den Staat stellen sollten. Genau, das wären so grob, würde ich jetzt mal sagen, was ich rausgelesen habe. Die Hauptkritikpunkte. Genau. Vielleicht könnt, ich habe jetzt schon viel geredet, vielleicht könnt ihr mal so eure Meinung dazu abgeben. Ja, ich könnte mal anfangen. Und zwar, dass man sich an den Staat wendet, ist so, einerseits finde ich das immer ein bisschen ungeil, weil, ja, man lehnt ja eigentlich das staatliche Konstrukt ab, aber im Sinne von, man muss das irgendwie überregional auf die Schnelle hinkriegen. Und in Pandemiezeiten finde ich es dann schon auch okay, wenn man quasi staatliche Struktur nutzt. Man immer noch darauf achtet, dass quasi die Grundrechte gewahrt werden. Und gerade zudem Obdachlose irgendwie in Unterkünfte zu bringen, das hat ja die Stadt Hamburg, kriegt da auch schon die ganze Zeit Anfragen. Die hatten, ein Hotel hatte bei der letzten Welle schon so gemacht, dass sie ihr Hotel geöffnet haben und da Obdachlose wohnen konnten. Und diesmal ging dann auch eine Anfrage an die Stadt Hamburg und die hat aber das bisher nicht durchgesetzt, dass ganzen leeren Hotels dafür genutzt werden. Wobei ich halt auch sehe, dass da eigentlich so viel Leerstand ist, der eigentlich besser genutzt werden könnte, um auch der Allgemeinheit zu nutzen, dass weniger Corona-Fälle es gibt. Genau. Ja, ich würde vielleicht jetzt auch nochmal wirklich auf das Zero-Covid zurückkommen. Das Ganze lehnt sich ja schon an ein Modell an, das in Neuseeland auch tatsächlich in die Praxis umgesetzt wurde. Dort gab es einen Lockdown, der sich auch in die Berufswelt ausgedehnt hat. Das heißt, da stand wirklich für mehrere Wochen das Land komplett still. Und seitdem sind die Zahlen dort unter Kontrolle. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass das Ding funktionieren kann. Und dass es halt nur die Frage ist, inwieweit sind wir gewillt, im Rahmen einer Solidargemeinschaft das zu stemmen. Die Argumente der Wirtschaft, von wegen, dass ein kompletter Lockdown für Verluste sorgt, kann dadurch schon entkräftet werden, dass dieser kein Lockdown, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, beziehungsweise das, was momentan hier in Deutschland stattfindet, für größeren wirtschaftlichen Schaden sorgt, als wenn wir jetzt wirklich mal einen Monat lang komplett alles dicht machen. Weil dieses ständige Auf und Ab, das Ausbluten lassen lässt gewisse Zweige wie Gastronomie, Kulturschaffende etc. komplett ausbluten. Und ja, in den anderen Bereichen gehen die Menschen munter weiter arbeiten und stecken sich weiter an, wodurch der Lockdown noch weiter stattfinden muss. Ja, und da bräuchten wir eigentlich einen Cut. Von daher gesehen ist da halt schon dieses Modell, jetzt auch das auf die Berufswelt ausdehnen zu müssen, unumgänglich, wenn wir das wirklich in den Griff kriegen möchten. Ich meine, da würde ich vielleicht auch gleich einhaken, weil das seit Monaten mein Gedanke ist, auch als lohnabhängiger Mensch irgendwie. Ich habe das Glück, dass ich ein Geschäftsauto habe und von daher auch relativ gut auf die Arbeit komme, aber ich komme dann natürlich in Kontakt mit Menschen und es gibt wenig Schutzmaßnahmen oder wenige, die umgesetzt werden, aber ich sehe natürlich auch, wenn ich an Straßenbahnen vorbeifahre, dass die voll sind. Ja, und da wird es ja auch absurd, denke ich, wenn du auf der einen Seite seit Monaten irgendwie im Privaten nur einen Menschen triffst und dich weitgehend zu Hause isolierst, aber auf der Arbeit hängst du mit drei Leuten irgendwie unter dem Mercedes, den du gerade herstellst. Also da kann mir niemand erzählen, dass dort kein Infektionsherd ist. Genau. Da würde ich auch gar nicht meinen Kritikpunkt ansetzen. Also ich glaube, natürlich wird das gemacht werden müssen, meiner Meinung nach, auch die Arbeitswelt runterzufahren. Natürlich, also für mich ist das aber kein Argument, dass dadurch vielleicht doch nicht so ein erheblicher finanzieller Schaden da für Unternehmen entstehen, sondern ich halte das für richtig. Ich halte nur die Finanzierung der ganzen Geschichte fragwürdig. Also ich finde den ganzen Ansatz in dem Sinne eigentlich bei vielen Sachen sympathisch und es ist durchdacht. Für mich ist nur eher die Umsetzbarkeit, also die Umsetzbarkeit das Problem und ich teile bis zu einem gewissen Punkt schon die Kritik, die Forderung so an den Staat zu setzen oder auf den Staat zu zielen mit diesen Forderungen, ohne eine Massenbewegung hinter sich zu haben, die das kontrolliert. Und diese Massenbewegung gibt es noch nicht. Auch die Arbeitsniederlegung, ich gehe mal von einem anarchistischen Ansatz aus, oder einen basisdemokratischen, das sollte halt von der Bevölkerung oder von den ArbeiterInnen geschehen oder den DienstleisterInnen. Und die müssten sich eigentlich zusammenschließen, um halt wirklich, es wird ja von einem solidarischen Lockdown gesprochen und gerade solche Forderungen gegen den Staat und die Wirtschaft durchzusetzen, brauchen wir eine starke solidarische Zivilgemeinschaft, was dann wiederum für mich was Positives wäre. Ich meine, das geht ja dann auch so die Diskussion Reformismus oder Revolution. Und klar wäre das eine Reform in dem Sinne und es wäre jetzt keine Revolution, irgendwie da bestimmte Forderungen gegen den Staat und gegen die Wirtschaft durchzusetzen. Es wäre vielleicht nicht mal antikapitalistisch, weil auch eine Reichensteuer oder ja immer noch systemimmanent ist. Es wäre halt ein Ausgleich, wogegen man ja erstmal nichts sagen könnte in der heutigen Zeit. Aber ich glaube, dass der Organisierungsprozess an der Basis irgendwie für mich dieses Konzept so was Interessantes machen würde, was halt auch gegen die Werkzeuge, die der Staat bräuchte, um diese Sachen umzusetzen, um diese kontrollieren zu können. Also da geht es auch um Grenzschließung, da geht es um Kontaktverfolgung und so weiter und so fort. Natürlich ist abzuwägen, inwieweit in so einer Pandemie es nicht notwendig ist, auch mit persönlichen Daten und so weiter und so fort umzugehen und die öffentlich zu machen, um dann eine Koordination hinzukriegen. Aber trotzdem habe ich da gewisse Zweifel. Ich vertraue dem Staat und Unternehmen nicht. Und von daher wäre von meiner Seite grundsätzlich, würde für mich Zero-Covid in eine vielleicht gar nicht so verkehrte Richtung gehen, aber die Adressaten sind die falschen. Sondern es müsste die Bevölkerung angesprochen werden. Hey, Bevölkerung, schließt euch zusammen, setzt bestimmte Sachen gegen den Staat durch. Ich meine, das ist ein harter Kampf. Also es geht da auch zum Beispiel um Patente freizugeben. Irgendwie, das wird nicht freiwillig passieren. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich mal so ein Redeschwall losgelassen. Ich wollte das jetzt nicht übernehmen. Alles gut. Ich musste nur gerade noch dran denken, dass die Pandemie uns eigentlich gezeigt hat, wie weit wir uns von einer solidarischen Gesellschaft entfernt haben. Gerade so Dinge wie Querdenken, davor Widerstand 2020, wir haben ja einiges schon darüber berichtet. In meinen Augen sind das die Paradebeispiele für das gescheiterte Solidarverhalten der Gesellschaft. Weil individualistische Ziele in diesen Bewegungen, und es gibt eine Menge Menschen in diesen Bewegungen, halt über Solidarität und im Sinne der Gemeinschaft ein Zurückstecken stattfindet. Das halte ich besonders jetzt in der Pandemie für sehr kritisch. Ich würde mir wünschen, dass wir oder dass auch Zero Covid umgesetzt werden kann mit der Vernunft der Menschen. So, ich bin mir noch nicht sicher, dass aufgrund der Dringlichkeit das möglich wäre. Das ist unglaublich bitter und macht mich irgendwie wütend, dass ich derart pessimistisch geworden bin. Naja, ich würde ja eigentlich fast so ein bisschen, zumindest einen Teil, widersprechen. Und zwar in der ersten Welle fand ich tatsächlich, dass mehr Solidarität stattgefunden ist mit irgendwie Nachbarschaftshilfen und so. Die ist in der zweiten Welle ein bisschen eingeschlafen. Und es gibt schon auch so ein paar Sachen, die jetzt irgendwie dadurch entstanden sind, die ein bisschen solidarischer sind. Also irgendwie mit, dass Leute gucken, da, wo Obdachlose sind und denen dann helfen beim so ein, wie heißt es, ein Ruftaxi oder für Kältetaxi, genau so heißt es. Mhm. Und ich glaube jetzt gerade so mit dem Wintereinbruch oder dem krassen Wintereinbruch ist es schon nochmal ein bisschen enger zusammengerückt. Also ich habe jetzt auch irgendwie auf Twitter gelesen von Leuten aus Hamburg und anderen Städten, die eher nördlich sind, wo es jetzt Heizungen ausgefallen sind und so, weil alles vom Öl abhing und es halt einfach zu kalt geworden ist und immer gelaufen ist. Mhm. Dass sie dann geguckt haben, dass sie Elektroheizung, die andere Leute noch gehabt haben, dass sie die abgegeben haben und das so ein bisschen selbst koordiniert haben, also auch ganz ohne Staat, was ich eigentlich auch ziemlich cool finde in dem Fall, auch wenn es eigentlich im Staat seine Aufgabe wäre, da zu sorgen, dass seine Bürger da irgendwie zurechtkommen. Ja, dann das ist halt auch die Frage. Also ich kann das Anliegen von Zero Covid verstehen irgendwie und wie gesagt, viele Punkte sind für mich auch sympathisch, halt gerade irgendwie, dass es halt auch wirklich darum geht, den kapitalistischen Normalzustand, der ja probiert wird, aufrechtzuerhalten, halt da auch mal wirklich kurz mal Break reinzuhauen irgendwie. Es wird sich dadurch nicht wirklich was an der Struktur verändern. Aber immerhin, wie gesagt, habe ich und viele Kollegen und Kolleginnen von mir ähnliche Gedanken so, die denken, ja, okay, Arbeit gehen muss ich trotzdem und danach muss ich mich einschränken, so, ich komme mir langsam gaga vor irgendwie. Auf der einen Seite muss ich drauf scheißen, auf der anderen Seite gebe ich mir Mühe, irgendwie niemanden zu infizieren oder mich selber zu schützen. Aber ich glaube, was auch du gerade gesagt hast, irgendwie, dass es ja solidarische Initiativen gibt. Es gibt ja auch in Karlsruhe Stellen, wo Leute sich Essen abholen können, irgendwie, also zum selber kochen, aber es gibt auch Essensausgaben, also fertig gekocht für die Leute. Es gibt so Stellen, wo man sich Klamotten holen kann und so. Es gibt ja auch Beispiele, wo Leute Häuser besetzt haben für Geflüchtete und Menschen ohne Obdach und so weiter und so fort. Also aus meiner Sicht, glaube ich, wäre dieser Ansatz, diese kleinen Keimzellen von wirklich solidarischen Basisinitiativen zu vernetzen, um zu einer Bewegung auszubauen, um halt von dieser Bewegung her Druck auf die Politik aufzubauen. Ich glaube, auch in Neuseeland oder man könnte auch Südkorea sagen oder manchmal wird auch China genannt, da wird schon viel mit Repression und Überwachung gearbeitet. Und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, auf welchen Schultern die Kosten abgewälzt worden sind oder dann werden. Genau. Entschuldigung, darf ich noch kurz ergänzen, was da natürlich wird genannt in dem Aufruf von Zero Covid, halt auch Menschen, die am meisten unter der Pandemie leiden, zu unterstützen. Meine bisherige Realität hat gezeigt, dass jede Maßnahme, die vom Staat in die Richtung gegangen sind, das hat gerade immer die Schwächsten getroffen. Also sprich Ausgangssperre, wen trifft es am meisten? Wenn alle Geschäfte dicht machen, wenn alle Arbeitsstellen dicht machen, wer hat da am meisten drunter zu leiden? Und das sind die Leute, die sowieso einen Scheißlohn haben. Und da würde mir jetzt das Vertrauen fehlen, einfach das über den Staat zu machen. Da finde ich es schon sinnvoller, wirklich sich, was auch wohl versucht wird, sich an Gewerkschaften zu wenden, zum Beispiel das mit dem Arbeitsplatz zu regeln. Aber es gibt halt viele Leute, die keine Lobby haben, also keine starke Lobby. Obwohl man jetzt drüber streiten kann, ob die Gewerkschaften in Deutschland eine starke Lobby sind. Ich glaube, weil die Gewerkschaften vor allem in Deutschland sind einfach zu bequem geworden. Ich glaube, gerade Tarifrunde, ich glaube, letztes Jahr wurde irgendwie so halber abgesagt. Zumindest, wenn ich es richtig weiß, was Daimler anbelangt. Und ich sehe halt auch irgendwie Probleme darin, dass ich. Es gab halt schon lange keine Bewegung mehr, die groß genug war, um wirklich schlagkräftig zu sein und Einfluss irgendwie in die Politik zu nehmen. Also wenn, dann muss das ohne Staat laufen. Weil ich glaube, die Zeiten, wo Menschen wirklich mit Demos und so irgendwie so groß Einwirkungen ausüben konnten auf den Staat, die sind halt vorbei. Well, hello. Today's subject is cake, because everybody likes cake. So the big question is how do you bake the best cake in the fucking world? Well, you don't bake it, because you're an asshole, you cannot bake a cake. So what do? You just buy a cake and you stuff your face with cake. That's a good idea. How about that? Écoutez parler toute la Jetzt gab es aber ja noch das Argument, die Dringlichkeit. Das ist halt das Schwierige an der ganzen Geschichte. Vielleicht magst du noch mal was sagen, wo das angebracht hat, das Argument? Ja, also wie gesagt, es ist halt dringend, dass wir jetzt agieren, weil jeder vertrödelte Tag halt effektiv Menschenleben kostet. Und dementsprechend müssen wir schnell was auf die Runden geben. Ich würde mir da tatsächlich wünschen, dass wir das über die Solidarität der Menschen schaffen. Der Sommer letzten Jahres hat allerdings bewiesen, das funktioniert so leider noch nicht, weil wir jahrzehntelang in den Individualismus erzogen sind. Wir sind so sozialisiert, dass unser Gemeinschaftssinn sich auf unsere Kleinfamilien beschränken und ein größeres kollektives Bewusstsein gar nicht mehr vorhanden ist. Das dementsprechend, ich will nicht sagen, dass Repressionen notwendig sind. Allerdings ist tatsächlich, da wir jetzt keine Zeit haben, zumindest eine gewisse staatliche Handlungsfähigkeit notwendig. Was wir aber viel mehr jetzt nutzen könnten, einfach diese Krise und jetzt auch die Folgen der Pandemie effektiv zu nutzen, um genau diesen Individualismus, der die letzten Jahrzehnte propagiert wurde, in Frage zu stellen und endlich wieder, ja, kurz gesagt, die Systemfrage zu stellen. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, wo reihenweise gerade die kleinverdienenden Menschen ja vom System gefickt werden. Genau, aber das wird ja so nicht getan. Ich meine, ich sehe da Ansätze da drin, irgendwie. Ich meine, es wird ja auch von europaweit gesprochen, was das für mich in der Realpolitik noch schwieriger macht aktuell, weil die radikale Linke bzw. die antiautoritäre anarchistische Bewegung ziemlich schwach ist. Aber wie du sagst, also das, was ich an Zero Covid am sinnvollsten finde, ist die Diskussion, dass es eine wahrnehmbare linke Diskussion gibt und dass eigentlich die Kampagne auch gekapert werden könnte in dem Sinn, dass man halt wirklich damit anfängt, irgendwie Basisarbeit mehr zu machen und das über die Basis laufen zu lassen. Und was aber halt auch notwendig wäre, wären dann halt überregionale Kämpfe, also sprich europaweit, also eine Vernetzung von Gewerkschaften, von Basisinitiativen und so weiter und so fort, von politischen Gruppen. Letztendlich sogar eine weltweite Vernetzung. Das wäre als ein erster Schritt, dass wir die Patente kippen. Genau. Also das wäre. Aber auch bei Zero Covid gefordert wird. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir müssen da auch nichts kapern, weil im Grundsatz ist es ja richtig, was Zero Covid fordert. Ich würde nur von Erweitern sprechen. Ja, so könnte man das sagen. Ich finde halt, es hat halt einige Schwachstellen. Gerade da auch von geredet wird, Grenzen zu schließen und das gerade für geflüchtete Menschen schwieriger macht. Und ich kann mir das organisatorisch nicht vorstellen, irgendwie, dass geschlossene Grenzen nicht dafür sorgen, dass geflüchtete Menschen trotzdem noch, ich meine, sie haben ja kaum eine Chance, nach Europa zu kommen und hier ein gutes Leben sich zu erarbeiten oder anzufangen oder wie auch immer. Dass es das halt auch nochmal erschwert. Obwohl ich natürlich aus pandemiebekämpfungsstrategischen Gründen natürlich da auch irgendwie einen Sinn sehe, dass man auch mal Regionen irgendwie schließt, sag ich mal. Aber ich tue mich damit schwer mit solchen Gedanken. Ich glaube, das bringt mir das halt auch in den Griff, wenn man tatsächlich europaweit die gleichen Pandemieregeln hat. Also dass es einfach diese Leute nicht gibt, die sagen, weil jetzt gehe ich einfach dahin, wo es mir gerade die Regeln am besten passen. Weil da hast du einfach nur so Risikofaktoren, die halt rumreisen. Hm. Was ich jetzt auch nicht weiß, hat sie über Covid gefordert, die Grenzen zu schließen? Weil da habe ich jetzt gerade nichts von gefunden. Also ich glaube, es geht darum, nicht unbedingt Ländergrenzen. Ich glaube, es geht da mehr um Zonen, je nach Infektionsrate und so weiter und so fort. So hundertprozentig habe ich das jetzt auch nicht auf dem Schirm, aber es geht schon darum, zum Teil Regionen abzuriegeln. Ich wollte auf noch ein anderes Ding, was du vorhin gemeint hast, mit dass man versucht, privat alles runter zu regulieren an Kontakten, aber halt auf Arbeit nicht. Also wollte ich gerade noch meinen Teil dazu beibringen. Ich bin halt auch irgendwie arbeitsabhängig oder lohnabhängig und muss halt pendeln, weil ich bin halt darauf angewiesen. Und da hast du halt immer noch Leute, die teilweise ohne Maske einsteigen oder bei denen hört dann ab dem Bahnhof dann das auf und dann laufen die halt im Umkreis vom Bahnhof immer noch eng rum und da ist halt genau dasselbe. Ja. Also ja, es ist halt ein Unterschied, weil du halt im Öffentlichen unter freier Luft bist und so. Aber es ist halt trotzdem ein größeres Risiko, wenn du da so in engeren Abstand unterwegs bist. Mhm. Ja, ich meine, das ist für mich auch persönlich der attraktivste Punkt bei der ganzen Geschichte, irgendwie halt auch wirklich die Wirtschaft runterzufahren. Als Arbeitnehmer, also der relativ gut gestellt ist, also ich habe das Privileg, wenn ich mal 1, 2, 3 Monate nicht arbeiten gehen würde, so, ich glaube, finanziell würde mich das jetzt nicht aus der Bahn werfen, aber das hat auch was mit meinem persönlichen Lebensumständen zu tun. Genau. Also im Allgemeinen finde ich... Ja, oder sagst du? Ich persönlich hätte da schon ein Problem. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da unbedingt mein Lehrlingsgehalt weitergezahlt bekommen würde. Aber ohne sieht es auf jeden Fall schlecht aus. Gerade da sollten wir aber auch kein individuelles Überlebenspaket fordern. Kannst du das nochmal ein bisschen lauter sagen, bitte? Ich wollte gerade sagen, aber gerade das mit dem, ich könnte 2 bis 3 Monate durch die Gegend kommen, das kann halt tatsächlich nicht jeder. Und genau da sollten wir Lösungen finden, dass halt nicht jeder Mensch individuell dafür verantwortlich ist, irgendwie durch die Krise zu kommen, sondern dass, ja, am besten das, was jetzt an Schulden aufkommt. Ja, auf jeden Fall. Und da ist ja das, was ich vorhin schon angesprochen habe, wie wird es finanziert, wenn Hilfspakete geschnürt werden. Also ich glaube auch, dass die Hilfspakete, die jetzt für Firmen wie Lufthansa, VW und so weiter geschnürt worden sind, also rein aus Erfahrung, glaube ich, weiß ich, wer die bezahlt. Und das sind nämlich wir alle SteuerzahlerInnen. Genau, und wie wir auch alle wissen, machen auch in der Pandemie viele Firmen fette Gewinne. Und klar, im ersten Moment hört sich das gut an, eine Reichensteuer und so. Ich weiß nicht, also wäre vielleicht mal ein Anfang. Für mich, das Schwierige für mich ist, dass ich da viel zu viele Probleme in dem ganzen Konzept sehe, die eigentlich wir schon die ganze Zeit haben und die wir vorher angehen gemüsst hätten, dass das, was sich da vorgestellt wird, relativ gut umsetzbar ist, ohne halt, dass der Staat autoritäre und soziale Maßnahmen treffen muss. Aber so, wie gesagt, vom Pandemiegeschehen strategisch finde ich da einiges schon ziemlich sinnvoll. Nur glaube ich halt, dass, oder stütze mich auch auf Erfahrungen, dass es dafür halt wirklich eine fast schon eine revolutionäre Bewegung braucht, dass das überhaupt in Schach zu halten ist, was da losgetreten werden könnte. Wenn das jetzt nur rein vom Staat sagen wir mal, in ganz Europa unterschreiben da 10 Millionen Menschen den Brief und die Leute in den Regierungen sagen, hey, ja, das wollen viele Leute, was utopisch schon alleine ist so, aber sagen wir mal, die Regierungen setzen das um. Nach ihrem eigenen Ermessen, glaube ich, kommt da richtige Scheiße dabei raus. Der König der Löwengebirge in Sierra Leone. Mit allen notwendigen Mitteln wie britische Drohnen in Krisenregion. Über dem Abendland funkelt der Morgenstern. Mach sie kaputt, Mann, ich mach sie kaputt. Die Hure Babylon vergewaltigt Mama Afrika. Sie wollte nie verhandeln. Sie wollte nie fairen Handel. Sie wollte Gold, Diamanten und üppige Kunker in ihrem Dekolleté. Sie wollen nicht verraten. Deshalb richten Projektile. Und deshalb radikalisiere ich meine Leute. Kontinente voller Truppen, Kontingente und Reservisten, Kollektive. Neue Märkte, neue Werte. Schaffen wir Interkultur, Mann. Die Märtyrer führen sie ins Feld wie ein Heerführer, Söldner und kappen die Infrastruktur. Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Freihandelszone. Mit allen notwendigen Mitteln. Mit allen notwendigen Mitteln. Sie islamisieren Dschihadisten. Sie christianisieren Tribalisten. Sie militarisieren, sie vernichten. Ich stehe für alle jene, die gefallen für uns sind. Mit allen notwendigen Mitteln. Mit allen notwendigen Mitteln. Zum Schutz von Zivilisten. Mit allen notwendigen Mitteln. Mit allen notwendigen Mitteln. Mit allen notwendigen Mitteln. Mit allen notwendigen Mitteln. Mit allen notwendigen Mitteln. Mit allen notwendigen Mitteln. Wir kapitulieren nicht, solange sie ihr manipulieren. Mit allen notwendigen Mitteln. Mit allen notwendigen Mitteln. Ja, ich glaube auch, ja, dass es dann mehr autoritär wird als alles andere. Also, ja, auch eher Scheiße dabei rauskommt. Ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass es ja jetzt nicht sowieso schon bestimmte Sachen gibt, was auch in meiner Recherche so als Gegenargument kam. Ja, der Staat hat sowieso schon... handelt sowieso schon autoritär irgendwie und hat seine Überwachungsmaßnahmen, die er einsetzen kann. Oder der Staat will sowieso Geflüchtete und Obdachlosen nicht helfen und Leuten, die halt wenig verdienen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das als Legitimation genommen werden könnte, noch mehr, wie es sowieso schon wird. Ich glaube, jetzt wäre eigentlich auch so ein bisschen an der Zeit, ein bedingungsloses Grundeinkommen irgendwie zu fordern. Da hätte man nämlich auch das mit der Finanzierung teilweise halt auch schon geregelt. Ja, genau. Es kann halt irgendwie nicht sein, dass man Firmen rettet und die sich aber dann weiterhin trotzdem Dividenden ausschütten. Das kann es ja irgendwie auf keinen Fall sein. Wir müssen tatsächlich einfach dafür sorgen, dass niemand an der Pandemie verdienen kann. Da geht's los. Wieder mal Patent, dass wir nicht zulassen, dass jetzt BioNTech, Pfizer irgendwie sich eine goldene Nase an dem Impfstoff verdient, sondern das sollte allgemein zugänglich sein, das Wissen. Es kann auch nicht sein, dass irgendwie zu Wucherpreisen medizinische Schutzmasken verkauft werden, weil die Leute das gerade halt kaufen müssen. Ja, und da wäre, glaube ich, schon ein guter Anfang, sagen, hier, das sollte in kollektiver Hand bleiben. Ja, was dagegen mit der Überwachung des Staates zusammenhängt, ich weiß nicht, ob das bedingungslose Grundeinkommen die Macht des Staates brechen würde. Es ist eine verdammte Gratwanderung, denke ich, den Staat jetzt überwachen zu können. beziehungsweise dafür zu sorgen, dass der Staat uns nicht überwacht. Nur, wie gesagt, die Menschen haben halt letzten Sommer leider bewiesen, dass ein eigenverantwortliches oder eine Selbstsolidarisierung mit der Gesellschaft nicht funktioniert. Dementsprechend, ja, bin ich da selber gerade in einer gedanklichen Zwickmühle, inwiefern ich jetzt temporär dem Staat da gewisse Befugnisse überlassen möchte. Das kann ich verstehen und mir bleibt ja im Moment leider auch nicht so arg viel übrig, außer halt nebenher probieren halt Alternativen aufzuzeigen und aufzubauen. Ich sehe das vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob es so hundertprozentig passt, aber das erinnert mich halt alles so ein bisschen an die Diskussion mit dem Klimawandel, wo ich auch viele Leute kenne, auch aus der linksradikalen anarchistischen Szene, die gerade aus dieser Dringlichkeit Maßnahmen befürworten, wo ich sagen würde, hey, scheiße, ey, passt wirklich auf. Ich will halt nicht die eine Scheiße aufbauen und dann im Endeffekt die andere Scheiße noch schlimmer machen. Also ich will die Welt nicht retten, indem ich einfach Leute opfere. In dem Sinne sind es nämlich genau die Leute, die geopfert werden, auch bei vielen Punkten, die vorgeschlagen werden in Bezug zur Klimakrise, wo ich mir denke, ja, okay, naja, das trifft halt meistens die ärmsten und einflusslosesten Menschen auf der Welt. Und da fällt es mir einfach schwer, dem wirklich zuzustimmen. Und wo ich auch zugeben muss, dass ich mich da hilflos fühle, wie ich mich auch schon das letzte Dreivierteljahr hilflos fühle. Also ich glaube, die radikale Linke beziehungsweise die anti-autoritäre anarchistische Bewegung ist halt ziemlich spät dran. Genau, ja, so würde ich es erstmal stehen lassen. Klar, also hätte man früher den Anfang damit gemacht, wäre man schon weiter gekommen jetzt, aber jetzt muss man halt gucken, dass man zur Pötte kommt. Ich denke, da ist Zero Covid ein guter Anfang. Als Diskussionsgrundlage auf jeden Fall, da muss ich auch einwerfen, dass viele Kritiken, die ich gelesen habe, ich ziemlich unter aller Sau fand. Also es gab auch solidarischere Kritik irgendwie, aber dass es da aus bestimmt auch leider aus anarchistischen Ecken und Szenen heraus irgendwie eine sehr unsolidarische Kritik gegeben hat, die fast schon menschenverachtend war, indem sie Tote aufgewogen hat. Und auf die Ebene will ich mich auf gar keinen Fall begeben. Aber ich sehe auch so, dass Zero Covid unter Umständen ein Anfang sein könnte, da weiterhin drüber zu diskutieren. Und vielleicht Strategien zu entwickeln. Weil ich bin da nicht so positiv. Ich kann mir auch vorstellen, dass das noch 3, 4, 5 Jahre so weitergeht, wenn sich nichts ändert. Gucken wir mal erstmal, wie es mit der Impfung jetzt wird. Ja. Das sehe ich tatsächlich ähnlich. Also wenn wir jetzt halt einen Eier-Lockdown nach dem anderen machen, wird es sich noch ganz schön ziehen. Ja. Ich versuche mal einfach ein Fazit. Also ich denke, Quintessenz war einfach der Zero Covid ist ein guter Anfang, ist eine gute Diskussionsgrundlage für ein linkes Konzept der Pandemiebewältigung. Es gibt Kritikpunkte, speziell wo der Staat die Bühne betritt, beziehungsweise wie es auch mit Grenzen etc. aussieht. Aber auf jeden Fall ist Zero Covid ein guter Anfang, um ein linkes Gegenkonzept zu einem staatlich autoritären bzw. aber auch einem rechten Pandemiebewältigungskonzept da ist und unter Umständen Boden wieder gut machen kann, den wir bisher in der Pandemie verloren haben. Gibt es da Ergänzung? Also ich würde dir zum Teil auf jeden Fall zustimmen. Was so die Diskussionsgrundlage angeht, ich würde vielleicht nochmal betonen, dass es auf jeden Fall kein revolutionäres und antikapitalistisches Konzept ist. Ich sehe aber auch, dass so unperfekt dieses Konzept für mich scheint, dass der große Verdienst von Zero Covid ist, wirklich die Linke mal irgendwie in die Offensive zu bringen, in dem Sinn, dass sie wenigstens mal linke Ideen diskutiert wird. Aber darum geht es mir zum Beispiel auch. Es ist ein linkes Konzept. Ich frage mich jetzt, ob ich als anarchistisch denkender Mensch irgendwie mich da so hundertprozentig wiederfinden könnte aus genannten Kritikpunkten. Aber im Grunde genommen würde ich es jetzt nicht grundsätzlich verteufeln und nicht wie andere Genossinnen irgendwie sagen, das ist wie, dass uns irgendwelche Leute in den Rücken fallen oder so und den autoritären Staat fordern. Ich glaube, da gibt es halt ein bestimmtes Verständnis von Staat und wird vielleicht auch Hoffnung reingesetzt und Staat und Kapital, dass das irgendwie, also dass der Staat vielleicht sogar den Kapitalismus irgendwie bändigen kann oder so ein bisschen. Jetzt mal ganz platt ausgedrückt, so, das sehe ich halt nicht und habe deswegen, bin da skeptisch bei vielen Punkten, aber wie du gesagt hast, so als Grundlage für eine Diskussion, dafür sind auf jeden Fall auch gute Punkte vorhanden. Also es ist auch, finde ich, in sich schlüssig aufgebaut. Nur glaube ich halt nicht, dass es so umsetzbar ist und viele Gefahren in sich birgt, die vielleicht auch, ich will nicht naiv sagen, aber die halt einfach nicht so genau bedacht wurden. Und wenn unser Dritter im Grunde nichts mehr dazu sagen will, würde ich wirklich die geneigte Zuhörerschaft mal ein bisschen mit Musik beschallen. Ja, ich kann eigentlich auch nicht wirklich noch was dazu sagen. Ihr habt eigentlich alles erwähnt und wiederholen will ich eigentlich auch nicht. Brauchen keine Herrschaft, keinen Staat. Brauchen keinen Machtapparat. Wir können uns selbst organisieren. Von unten nach oben funktioniert's. Denn Macht macht kaputt, also Macht macht kaputt. Schafft was Neues, Mut für Neues, für ein herrschaftsfreies Leben. Reiß die Grenzen ein, reiß die Mauern nieder. Für die Freiheit, viva la Anarchia. Reiß die Grenzen ein, reiß die Mauern nieder. Für die Freiheit, viva la Anarchia. L'anarchie, ce n'est pas le désordre, au contraire, l'anarchie, c'est l'ordre sans pouvoir. C'est la liberté et le respect de chaque être humain. En las puertas de la autodestrucción, solo nos salvará una revolución. Con decisión, amor y fantasía, hacer realidad la anarquía. Denn Macht macht kaputt, also Macht macht kaputt. Schafft was Neues, Mut für Neues, für ein herrschaftsfreies Leben. Reiß die Grenzen ein, reiß die Mauern nieder. Für die Freiheit, viva la Anarchia. Reiß die Grenzen ein, reiß die Mauern nieder. Für die Freiheit, viva la Anarchia. Liberté, Liberté, Liberté. Por la libertad, soñando. luchando, unidos se puede lograr. Macht macht kaputt, also Macht macht kaputt. Schafft was Neues, Mut für Neues, für ein herrschaftsfreies Leben. Reißt die Grenzen ein, reißt die Mauern nieder, für die Freiheit, viva la Anarchia. Reißt die Grenzen ein, reißt die Mauern nieder, für die Freiheit, viva la Anarchia. Liberté, Liberté, Liberté, Črna luknja, anarhistično trobilo na Radiu Študent. Transnational call for donations and support from Ljubljana. On Tuesday, January the 19th, 2021, the autonomous factory Rock was viciously attacked and subsequently destroyed by joint forces of neo-Nazi-linked private security companies and the police. Attack was orchestrated by the municipality of Ljubljana, without any warning and without any legal basis. Houses were demolished or seriously damaged, a lot of equipment, tools and personal belongings stolen. Established in 2006, Autonomous Factory Rock was a social, cultural and political space which quickly became one of the major nodes of direct social work, migrant solidarity networks, grassroots political research and action. Together with many other practices, it addressed the needs of the people of Ljubljana. Ljubljana created Autonomous Factory Rock because there was a need for it. Its authentic bond with the residents of Ljubljana is reflected in an enormous outpour of support from many individuals, informal initiatives, academic institutions and many others, as well as in many donations received and other support offered. During the violent eviction and the subsequent protests in which thousand people defied the ban on all public gatherings due to the pandemic, many people were arrested, many people were given fines, and some criminal cases were opened. We expect that costs of fines will only increase as the state continues its repression and the costs of legal cases mount. All these will be an additional burden for the community of Autonomous Factory Rock that also needs to deal urgently with an immediate issues of housing, stolen equipment and necessary political fight back. We call on the anti-authoritarian movement around the world to support us in this moment of need and urgency by any means available. We call specifically for donations in order to support individuals caught in the web of state repression. Every contribution counts. For PayPal donations and for more information about the cases, contact soli.rock@riseup.net. Ihr hörtet einen internationalen Soli-Aufruf zur Unterstützung des vor kurzem am 19. Januar 2021 in Slowenien Ljubljana geräumten Autonomen Zentrums Rock, womit wir auch gleich beim nächsten überregionalen Thema wären. Dieser internationale Solidaritätsaufruf ist ein Teil des anarchistischen Podcasts Bad News, die Nummer 42, Angry Voices from Around the World. Die komplette Sendung könnt ihr unter a-radio-netzwerk.org oder aber auch beim A-Radio Berlin euch nachhören. Wenn ihr euch direkte Infos zum geräumten Squad und was in diesem Zentrum überhaupt passiert ist und wie die Räumung stattgefunden hat und was die Begründung der Räumung war, wenn ihr gute Sprachkenntnisse im Englischen habt oder sogar Slowenisch könnt ihr unter atrock.org/en/ eure Infos direkt von der Quelle holen. Falls ihr aber dem Englischen zum Beispiel nicht so bewandert seid, möchte ich euch auch noch einen deutschsprachigen Artikel vorlesen, der die Lage vor Ort recht gut beschreibt. enough-is-enough14.org hat darüber berichtet und hat dazu aufgerufen, beim Protest am 22. Januar in Ljubljana, Slowenien, also sich dort zu beteiligen. Und diesen Aufruf würde ich euch kurz vorlesen. Also ursprünglich ist der Artikel vom Kommunal, übersetzt wurde er von Riot Turtle für Enough 14. Was der Gemeinschaft von AT Rock passiert ist, kann vielen von uns passieren, vor allem, wenn sie nicht zum reichen und besitzenden, wohlhabenden Teil der Gesellschaft gehören. Was in Ljubljana passiert ist, kann auch in jeder anderen Stadt passieren. Die gewaltsame Vertreibung von weniger wohlhabenden Individuen, Familien und anderen Gemeinschaften ist in das Gewebe des kapitalistischen Systems der Extraktion geschrieben. Die sogenannte Rechtsordnung und die sogenannte Rechtsstaatlichkeit wurden mehrfach als Instrument entlarvt, die vor allem im Interesse der finanziellen und politischen Eliten eingerichtet wurden. Darüber hinaus haben sich die staatlichen und kommunalen Behörden entschieden, genau den Moment auszunutzen, in dem viele aufgrund der veränderten Lebensbedingungen kaum noch über die Runden kommen. Wenn es um die Frage des grundlegenden geistigen, körperlichen und wirtschaftlichen Überlebens geht. Sie stützen sich auf repressive Maßnahmen, finanzielle Bestrafungen und den Polizeiapparat. Jegliche politische Betätigung außerhalb des parlamentarischen Raums ist verboten. Schulen werden geschlossen, die Mieten und andere Lebenserhaltungskosten steigen ständig. Den ArbeiterInnen werden ihre Rechte genommen. Sie haben der Bevölkerung den Krieg erklärt und es ist wichtig, dies zu verstehen. Was mit Rock geschieht, ist eine aggressive soziale Säuberung. Die Menschen von Rock wurden in Socken und ohne ihre Jacken auf die Straße geworfen und obdachlos gemacht. Hunderten von Kreativen, SportlerInnen, ZirkuskünstlerInnen, SkaterInnen, RollschulfahrerInnen, BMX-FahrerInnen, TänzerInnen, TätowiererInnen, AktivistInnen, MigrantInnen, also wahrhafte Menschen, die eine klare und gegenwärtige Gefahr für die Gesellschaft darstellen, wurden Orte und Räume genommen. Es ist offensichtlich, dass die Räumung weit im Voraus und im Geheim als gemeinsame Anstrengung von Moll, Polizei und mindestens zwei privaten Sicherheitsfirmen vorbereitet wurden. Um ihre Ziele zu erreichen, setzten sie Einschüchterung, Schläge, Pfefferspray ein. Sie nahmen mindestens 13 Menschen fest. 6 mussten in die Notaufnahme behandelt werden. Die Polizei war gewalttätig und ging absolut weit über ihre gesetzliche Befugnisse hinaus, was sie auch täglich an der Grenze der Festung Europa tun. Wessen Gesetze sind das? In wessen Namen? Es ist klar, dass die gegenwärtigen Umstände den Herrschenden die Durchsetzung eines neuen Paradigmas des Regierens ermöglichen, das nicht nur vorübergehend ist. Es ist klar, dass dies alles unabhängig vom Inhalt verschiedener politischer Verlautbarungen der Verantwortlichen geschieht. Es ist klar, dass Bürgermeister Jankovic seine scheinbar linke Legitimation benutzt, um sein neoliberales Management der Stadt zu verschleiern. Es ist klar, dass sowohl der Bürgermeister von Ljubljana als auch der Premierminister der Regierung Sloweniens neoliberale Raubtiere sind, die zerstören, was die Menschen kollektiv und mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft aufgebaut haben. Die soziale Verwüstung, die Zerstörung des Sozialen und die Elitisierung der Städte sind die Wünsche aller herrschenden Autoritäten, der kommunalen, staatlichen und auch der europäischen HerrscherInnen. Für die scharf gekleidete Bande von Moll stellen unsere Räume nur eine Ware dar, die für den profitorientierten Handel genutzt wird, der nur den Männern des Bürgermeisters und ihren Firmen Vorteile bringt. Auf der symbolischen Ebene verweisen die gewaltsamen Räumungen von besetzten Häusern auf das allgemeine gesellschaftliche Klima. Sie verweisen auf die Unterdrückung jeglichen kritischen Ausdrucks und Widerstands gegen die herrschende Ideologie und autoritäre Strukturen. Es stimmt vielleicht, waren Ad Rock und seine Gemeinschaften nicht jeder Frau Mannssache, aber die Aggression, mit der wir konfrontiert sind, dient als eine Bühne und eine Warnung, die auf uns alle gerichtet ist, mit der ausdrücklichen Absicht, uns einzuschüchtern und zu demütigen. In den 15 Jahren ihres Bestehens hatte die Rock-Gemeinschaft sicher nicht alle Lösungen parat, aber sie spielte eine wichtige Rolle im Kampf für eine Stadt, die für alle offen sein sollte. Sie hat eine enorme Anstrengung unternommen, damit Ljubljana inklusiver und zugänglicher für viele marginalisierte Gruppen von Menschen wird, die damit kämpfen, ihren Platz in der Stadt zu finden. Außerdem stellt die Gemeinschaft von Rock eines der wenigen Hindernisse für den Prozess des kapitalistischen Zerstörung der Stadt, das heißt der Gentrifizierung, dar. In diesem Sinne ist AT Rock auch aufgrund seiner langjährigen politischen und sozialen Engagements auf der Seite derer, die sich für die Schaffung von Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben, Arbeit und Kreativität für alle einsetzen. Auch für diejenigen mit Mindestlohn, für die Prekären und für die Erwerbslosen. Wichtig für die breitere Gesellschaft. Autonome Räume sind Orte der Begegnung, der Freude, des Glücks und vor allem des Wachstums eines sozialen Gefüges jenseits normativer Verhältnisse. Wir werden unsere Köpfe nicht vor der orchestrierten Gewalt der Behörden und ihrer SöldnerInnen beugen. Wir werden unsere Vertreibung weder in Ljubljana noch in anderen Orten nicht akzeptieren. Die Koalition von Jankovic und Jansa, verpisst euch und eure uniformierten Schläger. Angesichts der jüngsten Proteste und der Erfahrung mit der Zerstörung von Rock ist polizeiliche Repression nicht auszuschließen. Deshalb sollte jeder, jede aufeinander aufpassen. Wir befinden uns immer noch mitten in einer Epidemie, also müssen wir auch vor dem Virus sicher sein. Maske auf. Genau. Am Ende wird ja auch von Repression gesprochen, die droht. Die hat natürlich so stattgefunden. Es gibt ein paar Menschen aus Karlsruhe, die Kontakt haben nach Ljubljana, die auch berichten, ich hätte gerne selber ein Interview mit ihnen gemacht, aber dort ist wohl die Hölle los, so dass die Leute vor Ort überhaupt keine Kapazitäten haben, im Moment gerade, also jetzt zum Beispiel mit mir ein Interview zu führen, da rappelt's ganz schön. Also neben der Polizei und Securities sind jetzt meines Wissens vermehrt Nazi-Gruppen in der Stadt aktiv. Genau, die Jagd auf Aktivistinnen des Rocks machen und andere von ihnen gesehenen Feinde attackieren und die ein weiteres Vorgehen der Stadt fordern. Und zwar haben sich wohl die Aktivistinnen des Rocks konnten wohl in andere Räume, also in ein anderes Zentrum erstmal mit rein, um sich zu organisieren. Jetzt wird von gewaltbereiten Nazi-Gruppen auch gefordert, dieses zu schließen, so wie ich das verstanden habe. Genau. Also natürlich solidarisieren auch wir uns als A-Radio oder Radio A Karlsruhe mit dem Rock. Und genauso wie das Café Noir zum Beispiel aus Karlsruhe. Das Café Noir hat zum Beispiel auch einen Spendenaufruf gestartet. Den könnt ihr auch nachlesen unter Café Noir KA. .wordpress.com. Dort findet ihr auch eine Spendenseite mit den Kontaktdaten des Café Noirs. Wenn ihr dort also an das Rock oder an die Leute des Rock spenden wollt, könnt ihr auf das Café Noir-Konto Geld überweisen. Wichtig dabei ist, dass ihr beim Betreff Soli 3 eingebt, dass die Menschen vom Café Noir das einordnen können, an wen ihr das spenden wollt. Im besten Fall könnt ihr natürlich auch direkt nach Slowenien fahren, was gerade pandemisch relativ schwierig ist und vielleicht auch nicht sinnvoll, aber da brennt wirklich die Hütte. Also ein Aufruf von uns, wenn es euch irgendwie möglich ist, auf irgendeine Art und Weise die Leute zu unterstützen, tut das. Also es wird zum Beispiel auch gerade nach Schutzausrüstung gefragt. Also falls ihr irgendwie Möglichkeiten habt, Kontakte habt oder sonst wie, schickt denen auch gerne bestimmte Schutzausrüstung zu, um sich zu verteidigen. So, jetzt kommen wir mal wieder dazu, was uns eigentlich wichtig ist zu erwähnen, aber es leider nicht in die aktuelle Sendung geschafft hat. Aber auch da gibt es zu viele Themen, über die es sich berichten lassen würde, diskutieren lassen würde. Deswegen auch hier nur eine kleine Auswahl. Und zwar jährt sich dieses Jahr, oder hat sich gejährt, im Februar, am 8. glaube ich, der 100. Todestag Peter Kropotkins. Also das war ein russischer Anarchist, der dem sein wichtigstes Werk war die gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelt. Da gibt es einen interessanten Audiobeitrag auf deutschlandfunk.de. Und zwar ist das das Kalenderblatt vom 8. Februar 2021 mit dem Titel Zwischen Wissenschaft und Anarchismus. Dann möchten wir euch auf einen neuen anarchistischen Podcast aufmerksam machen, und zwar aus Mannheim von der AGM. Diesen findet ihr unter anarchie-mannheim.de/fragend-voran.php. Als nächstes möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir euch bald eine Veranstaltung auf unserem Blog radioa.noblogs.org zur Verfügung stellen, und zwar von der Veranstaltung, die gestern das Café Noir organisiert hat, eine Online-Veranstaltung mit dem Titel Arbeiten mit Covid oder welche Rechte habe ich in der Pandemie? Also könnt ihr bald bei uns auf dem Blog nachhören. Als nächstes mal wieder etwas Negativeres, und zwar, also Nürnberg haben wir ja schon öfters über die Repression gegen die anarchistische Szene berichtet. Also diese Repression hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Und zwar mussten da Menschen in den Knast, weil sie Polizeibeamte angeschrien haben. Also eine über ein jährige Haftstrafe wegen des Anschreien eines Polizeibeamten. Dazu lese ich kurz einen Soli-Aufruf vom Café Noir vor. Knast wegen Anschreien von Polizeibeamten. In der letzten Woche wurde eine Haftstrafe über ein Jahr und zwei Monaten durch ein Berufungsverfahren in Nürnberg bestätigt. Hintergrund sind Auseinandersetzungen um den öffentlichen Raum und damit verbundenen Polizeikontrollen. Ein zweites Berufungsverfahren wird in diesen Tagen verhandelt. Auch hier ist eine weitere Haftstrafe nicht auszuschließen. Die Betroffenen benötigen dringende Unterstützung, um Anwalts- und Verfahrenskosten zu decken. Ihr könnt eure Spende direkt an die Rote Hilfe Nürnberg oder indirekt über uns weitergeben. Kontakte zur Roten Hilfe, Soli-Shirts für die Betroffenen und Hintergründe findet ihr unter folgendem Link. Auf der Suche blackblocks.org/jamnitzer-no-cops-no-stress/. Wenn ihr eine Überweisung über das Café Noir-Konto machen wollt, benutzt den Verwendungszweck Soli 2, und das Spendenkonto vom Café Noir findet ihr unter cafenoir.ka.wordpress.com. Da gibt es eine extra Spendenseite, wo ihr die Kontodaten herbekommt. Dann findet vom 9. bis zum 11. April eine Online-Tagung statt mit dem Titel Der Staat ist doof und stinkt. Perspektiven linker und anarchistischer Staatskritik. Informieren könnt ihr euch da unter freieassoziation.noblogs.org. Bye. Ich habe mich in letzter Zeit wieder angefangen, mehr mit Feminismus zu beschäftigen und Sexismus und kritischer Männlichkeit und dachte mir so, ja, in Pandemiezeiten trifft es, glaube ich, die Frauen umso härter, weil die Care-Arbeit eh schon an ihnen hängen bleibt und jetzt auch noch Kinder und Kleinstkinder, die noch intensiver beschäftigt werden müssen, weil sie zu Hause sind. Genau, und dann dachte ich, mit wem unterhalte ich mich besser als mit einer Freundin? Weil Frauen wissen am besten Bescheid, wie es ist, Frau zu sein. Und deswegen habe ich dich gefragt. Hallo. Genau, und ich dachte so, viel ist mir vielleicht einfach nicht bewusst und in welchen Bereichen überall es sehr wichtig ist, dass es Frauen gibt, diese Jobs oder auch diese, ich nenne es mal, nicht Arbeit im Sinne von, ich gehe irgendwo hin und werde bezahlt für Zeit, die ich da bin, sondern auch Care-Arbeit. Also der Begriff besagt, dass so Arbeiten wie Putzen, Wäsche waschen etc. Aber auch emotionale Arbeit, also einfach eine Familie managen, wann Kinder zur Schule müssen, wann sie abgeholt werden müssen, die ganzen Vereine organisieren, wo sie hinwollen, oder wie eine Freundin sagte, sich überlegen, was man dem Mann an Hausarbeit zumuten kann, damit er im Haushalt hilft. Also selbst das gehört ja schon dazu, sich zu überlegen, was alles erledigt werden muss. Jetzt können wir ja beide zu der Berufssparte, die immer noch arbeiten dürfen. Ich sage bewusst dürfen in einem leichten Sarkasmus. Zum einen haben wir auch vorhin schon im anderen Thema gesagt, dass wir eigentlich die ganzen Maßnahmen, die bisher stattgefunden haben, eigentlich zu lasch halten. Mhm. Und da ging es um Zero Covid. Mhm. Genau, und ja, also ich glaube, zum einen wird es zu einer Mehrbelastung und man muss irgendwie gucken, dass man Arbeit zu Hause auch besser verteilen kann. Aber ich kann es mir auch vorstellen, dass es unheimlich schwierig ist, alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, also es ist halt jetzt in der Pandemie wieder sichtbar, dass Frauen zum einen mal weiter die Jobs machen, die nicht zu Hause gemacht werden können. Also dadurch vermehrt auch ein Infektionsrisiko haben, weil sie ErzieherInnen sind oder in Supermärkten als KassiererInnen arbeiten, in der Pflege, in Krankenhäusern, ganz besonders schlimm. Putzkräfte, all das findet immer noch statt und man hat gar nicht die Möglichkeit, sich zu schützen und zu Hause zu sein. Und gleichzeitig muss man sich zu Hause um die Kinder kümmern, die nicht in der Schule sind und den Job von einer Lehrerin irgendwie mit übernehmen. Also mehr Stress und mehr Risiko gleichzeitig in so einer Pandemie. 80% der systemrelevanten Jobs sind Frauen und Frauen besetzt. Das ist nicht so einfach wegzugucken jetzt. Deswegen müssen wir uns damit gerade auseinandersetzen. Also von allem mein Eindruck ist auch, dass gerade in Grundschulen das eher so ist, dass Frauen eigentlich hauptsächlich da angestellt sind oder diese Arbeit machen. Und ich kann mir halt vorstellen, die haben halt zum Teil wahrscheinlich auch selber Kinder und müssen dann aber eigentlich so für beide, sowohl die Kinder, die unterrichtet werden müssen, als auch die Kinder zu Hause, halt zweimal Lehrer sein und dann vielleicht auch noch einen Haushalt. Also ich glaube, die Anzahl einfach an Menschen, die depressiv werden oder halt auch so Burnout-Geschichten, wo man jetzt auch vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat, dass man auch durch Care-Arbeit und emotionale Belastung halt auch einfach depressiv werden kann oder auch. Ja, ich glaube, es ist nicht leicht, dem Druck gerecht zu werden und damit gerade irgendwie sich zu arrangieren, dass man nicht aufhören kann zu arbeiten, egal ob man das Haus verlässt oder zu Hause ist. Und dieser Anspruch, gerecht zu werden, den man selber nicht ablegen kann, macht natürlich auf jeden Fall der Psyche zu schaffen, depressiv, Burnout, und gleichzeitig hat man vor allen Dingen keinen Ausgleich. Also man kann seine Freundinnen nicht so treffen, weil die entweder genauso überbelastet sind oder weil man einfach nicht die Möglichkeit hat, sich irgendwo hinzubegeben. Gerade bei minus 10 Grad draußen ist das mit dem Spazierengehen auch nicht mehr so cool. Ja, unentspannt. Also cool schon im eigentlichen Sinne des Wortes. Ja, stimmt. Nicht in dem Sinne von schön. Ja, was denkst du, wie kann man so Leute unterstützen, also Frauen explizit, die da eh schon überbelastet sind? Und wo wäre es eigentlich da auch an der männlichen Zuhörerschaft oder auch generell Männern eigentlich dran, sich da zu beteiligen? Also ich mit meinen Freundinnen zum Beispiel, wir teilen uns gerade das Kochen, das ich an den einen Tagen mehr koche und dann vorbeibringe, damit nicht jede von uns sich jeden Tag darum kümmern muss. Ansonsten sind wir, glaube ich, auch ein bisschen aufgeschmissen. Wir telefonieren viel miteinander, können uns aber eigentlich gar nicht viel helfen. Die politische Arbeit, die wir machen, hilft uns zu einem Teil, zumindest motiviert zu bleiben. Aber auch die leidet darunter. Ich glaube, es ist gerade sehr wichtig, dass wir nicht mehr auch planen müssen, sondern dass einfach von alleine Aufgaben übernommen werden, dass wir nicht darum bitten müssen, dass uns Arbeit abgenommen wird, sondern dass einfach passiert, man nach Hause kommt und das Bad ist geputzt. Oder es ist schon fertig gekocht und man muss nicht nach Hause kommen und sich noch überlegen, was habe ich im Kühlschrank, was kann ich irgendwie damit jetzt machen? Muss ich vielleicht auf dem Arbeitsweg noch einkaufen gehen, dass das einfach vielleicht alles schon erledigt ist? Ich glaube, das ist nicht nur für Männer, sondern generell für alle gerade wichtig, sich da gegenseitig zu unterstützen. Ja. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich am Anfang gedacht habe, es belastet mich gar nicht so arg, irgendwie diese Pandemie im Sinne von Freunde treffen und irgendwie soziale Kontakte zu haben. Aber mittlerweile, einfach auf die Dauer, fällt es einem dann doch auf, wie arg das eigentlich einen belastet. Trotz dessen, dass man eigentlich denkt, ja gut, jetzt irgendwie, dass ich abends halt um 8 zu Hause bin und halt jetzt nicht unbedingt so arg viel anders kann das ja eigentlich nicht sein. Aber man unterschätzt das, glaube ich, auch. Ich habe meine beste Freundin jetzt seit über einem Jahr nicht gesehen. Wir wohnen nicht in derselben Stadt, sind beide KrankenpflegerInnen und haben beide mit Covid-Patienten zu tun. Sie vermehrt, weil sie wirklich auf einer Covid-Station arbeitet. Und es war uns einfach zu riskant, uns zu treffen, weil wir halt nicht einfach kurz aus dem Haus gehen können, ohne jemandem zu begegnen, zur Freundin gehen können, sondern wir müssen uns in den Zug setzen. Wir haben beide kein eigenes Auto. Das heißt, die Reise alleine ist schon Risiko, jemanden anzustecken oder sich selber anzustecken, eventuell arbeitsunfähig zu werden. Am Anfang haben wir alle gesagt bekommen, wenn wir symptomlos sind, müssen wir weiterarbeiten, obwohl wir infektiös sind. Das möchte man einfach nicht riskieren. Jetzt sind wir beide geimpft, also haben wir einen Termin ausgemacht, aber es sind jetzt 14 Monate, die wir uns nicht gesehen haben. Und das macht extrem viel aus, die beste Freundin nicht zu sehen. Ja. Das ist nicht schön. Ja, gerade im Pflegebereich, wie schaut es bei euch aus? Das ist wahrscheinlich auch überproportional viele Frauen, oder? Im Pflegebereich? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es sind 87% der Pflegekräfte. Ich möchte mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, aber die meisten Männer arbeiten eher in Führungspositionen als direkt in der körperlich belastenden, anstrengenden Pflege. Dementsprechend ist da auch nochmal der Druck besonders hoch. Und das ist ja auch eine Mehrbelastung, einfach eine psychische Mehrbelastung. Also gerade wenn man jetzt irgendwie noch Angehörige zu Hause hat und vielleicht auch noch Kinder, will man halt nicht unbedingt sehr verantwortlich sein, wenn die sich anstecken. Ne? Ja, ich habe ja mich und meinen Mann direkt angesteckt, Anfang letzten Jahres. Verantwortlich zu sein, dass der Mann auch nicht raus darf und er hatte schlimmere Symptome als ich, das ist nicht wirklich schön. Das hat mir echt zu schaffen gemacht. Aber ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, Freunde zu sehen, Wenn man sich krank melden muss, ist es eh schon unterbesetzt, ist das einfach dieses schlechte Gewissen, auch wenn man es eigentlich nicht haben sollte, aber es gibt keine Kollegen, die einspringen können. Dass wir das Problem mit der Privatisierung in der Pflege, weil wir zu wenig Personal haben, vorher schon. Wenn dann so eine Krisensituation ist, man gesagt bekommt, komm arbeiten, auch wenn du ansteckend bist, das ist egal, wie man sich entscheidet, man hat in beide Richtungen schlechtes Gewissen. Das ist auch das Problem, das ist ja kein neues Problem, dass die Pflege einfach unterbesetzt ist, sondern es gab es ja auch schon vor Pandemiezeiten und es hat sich, glaube ich, eher, also nicht nur glaube ich, sondern es hat sich halt auf jeden Fall verschlimmert dadurch und da stehen wir halt auch vor einem riesigen Problem. So. Also auf Dauer werden sich einfach, na, wie viele Wellen werden wir noch mitmachen und wie viele Leute werden wir noch übrig haben, die sich dann halt Care-Arbeit und Pflegebereich sich dann noch da noch arbeiten können. Also man weiß ja auch noch nicht, wie arg oder wie gut so eine Impfung hilft tatsächlich und wie arg sie schützt. Genau, also wir wissen noch nicht, wie gut die Impfung schützt. Wenn man hört, AstraZeneca nur 60% Wahrscheinlichkeit und nichts gegen irgendwelche Mutanten, die uns jetzt noch bevorstehen, das macht kein gutes Gefühl. Aber es war vorher schon so, dass Pflegekräfte sich nicht wertgeschätzt gefühlt haben. Jetzt haben wir irgendwelche Prämien versprochen bekommen, die zwangsweise dann nach einem Jahr irgendwie mal umgesetzt wurden. Man hat nicht wirklich das Gefühl, dass irgendwie die Wertschätzung größer geworden ist. Also vielleicht in der breiten Bevölkerung und alle Menschen, die schon mal im Krankenhaus waren und darauf angewiesen waren, wissen, was wir leisten. Aber von der aktuellen Gesundheitspolitik erwarten wir nichts mehr. Auch von denen jetzt angeblich wieder 1.500 Euro Prämie. Was habe ich davon, von einer Einmalzahlung? Das macht keinen Ansporn, den Job weiterhin zu machen oder ihn überhaupt in Erwägung zu ziehen, wenn ich überlege, was ich für eine Ausbildung machen soll. Ich kann niemandem guten Gewissens empfehlen, eine Ausbildung in die Krankenpflege zu machen. Und ich liebe meinen Job. Ich habe wirklich so viel Spaß daran. Und trotzdem, nach 10 Jahren Vollzeit in der Pflege kann ich das nicht mehr Vollzeit leisten, weil es so anstrengend ist, einen so kaputt macht und der Anspruch immer ist, alles zu leisten, egal ob man dazu in der Lage ist oder nicht. Und man hat sofort ein schlechtes Gewissen, wenn man aufgrund der Bedingungen, für die man nichts kann, nicht alles leisten kann. Das ist auf Dauer unglaublich frustrierend. Das kann man ja auch nicht finanziell irgendwie ausgleichen, ne? Also psychische Belastung, wenn ich dafür irgendwie keine Ahnung wie viel Geld bekomme, das macht ja meine psychische Belastung nicht weg. Nee, das ist richtig. Aber es würde es ein bisschen reizvoller machen. Pilot wird auch gut bezahlt, weil er für viele Menschenleben verantwortlich ist. Und der Arzt wird auch gut bezahlt, weil er für viele Menschenleben verantwortlich ist. Warum wird die Pflegekraft, warum wird die Erzieherin, warum wird die Lehrerin nicht dafür gut bezahlt, dass sie sich um das Wichtigste und die Erziehung unserer Kinder und die Bildung unserer Kinder kümmert? Es ist unverhältnismäßig. Aber das auch Grund dafür ist das Patriarchat. Wir sind in Frauenberufe gedrängt worden, also Lehrer, Erzieher, Krankenpflege, sind alles Berufe, die sich kümmern und die müssen nicht gut bezahlt werden, weil das ja im Herzen der Frau wollen wir uns ja um Menschen kümmern, das ist sowas Urweibliches, zumindest behauptet die Kirche das oder hat das früher behauptet, deswegen muss das nicht großartig entlohnt werden. Frauen waren früher die eigentlichen Heilkräfte. Die Kirche hat sich das irgendwann anders überlegt und hat gesagt, Frauen sind in der Kirche nicht so gerne gesehen. Wie schaffen wir es, die möglichst rauszudrängen aus den Heilberufen, damit wir davon profitieren können? Okay, sie dürfen nicht studieren gehen. Das hat uns nicht gereicht, weil die Leute gehen immer noch hin, weil die Frauen jahrhundertealtes Wissen haben durch Erfahrung. Und in den Universitäten haben die Ärzte vier Elemente-Lehre mit Aderlass und niemandem hat es geholfen gelernt. Also haben wir die Hexenprozesse eingeführt und alle Frauen, die sich mit Kindestötung oder Medikamenten oder Magie beschäftigt haben, einfach entweder verfolgt und getötet oder zumindest ist so diffamiert, dass niemand es mehr freiwillig machen wollte, weil es ein unglaubliches Risiko war, dadurch in der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden. Dann kamen die Ärzte und Anfang des 19. Jahrhunderts erst haben dann eine Frau namens Nightingale, Florence Nightingale in England, hat dann beschlossen, naja, ich kriege Frauen zurück in den Pflegeberuf, indem ich sie den Ärzten helfen lasse. Da passiert halt nichts, sie sind nicht auf derselben Ebene, aber sie können wieder zurück in diese Berufe. Also haben Nonnen und Pflegekräfte sich auf eine andere Ebene gestellt als Ärzte, darunter unter die Männer, damit sie weiterhin das machen können, was sie eigentlich jahrhundertelang getan haben. Ja, also gerade da mit der Hexenverbrennung ist ja auch so ein Femizid passiert. Und da gab es ja auch dieses Jahr einen, ich würde es mal Gedenktag bezeichnen, oder zumindest ein Protesttag, bei dem du auch gesprochen hast. Letztes Jahr, ja. Ach, auch schon wieder letztes Jahr, stimmt. Ja, das Jahr hat ja neu angefangen. Genau. Hat ja auch leider irgendwie in der Pandemie deutlich zugenommen, was ein sehr schwarzes Kapitel eigentlich ist. Und ich finde es eigentlich auch sehr seltsam, dass es einfach nicht so breit in den Medien irgendwie ankommt. Also ich frage mich, was daran schuld ist oder was der Auslöser ist, dass sowas einfach nicht berichtet wird. Das ist eine gute Frage. Weißt du, wie viele Frauen dieses Jahr schon umgebracht wurden, weil sie Frauen sind? Das muss ich gestehen, leider nicht. 13. Es ist Anfang Februar und es sind 13 Frauen alleine dieses Jahr schon. Warum darüber nicht berichtet wird? Es ist unangenehm, es ist nicht so viel wert, es macht nicht so große Schlagzeilen, es ist nicht wichtig genug. Es ist ja nur eine Beziehungstat oder ein Familiendrama. Nein, also man muss es schon als das benennen, was es ist. Es ist ein Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist. Eifersucht ist nicht irgendwie Grund, jemanden umzubringen. Und es passiert trotzdem. In Afrika sterben jeden Tag 3 Frauen. Weltweit stirbt jeden Tag eine Frau, einfach weil sie eine Frau ist. Ich weiß nicht, warum darüber nicht gesprochen wird. Es ist auf jeden Fall ein unattraktives Thema. Man müsste zugeben, es gibt ein systemisches Problem, mit dem sich nicht beschäftigt wird von politischer Seite, das nicht angemessen angegangen wird, zu verhindern. Warum ist es nicht wichtig, wenn eine Frau umgebracht wird? Jeder Mord wird eigentlich in den Medien zerrissen. Erst recht, wenn es von einem Menschen mit nicht deutschem Hintergrund ausgeführt wird. Die meisten der Frauenmorde in Deutschland werden von deutschen Männern begangen. Und gleichzeitig hängt die AfD hier Plakate auf, wo drauf steht, beschützt unsere Frauen. Ja, vor was? Vor den deutschen Männern? Weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist. Es ist ja jedes Jahr am 25.11. der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, der ins Leben gerufen wurde, weil 3 Frauen brutal ermordet wurden in einem südamerikanischen Land, ich weiß es gerade nicht genau, weil die Frau den Mann nicht daten wollte. Krass. Also diese Frau hat sich geweigert, mit dem Mann auszugehen, also hat er sie und ihre Geschwister getötet. Zum Glück hat eine Schwester überlebt und hat das Ganze aufgearbeitet und politisch genutzt, sonst hätten wir diesen Tag auch heute nicht, der aber immer noch darauf aufmerksam machen muss, dass es nicht besser geworden ist. Und es ist ja nicht nur ein Mord, also Gewalt an Frauen ist ja die Unterdrückung am Arbeitsplatz, dass wir für dieselben Jobs immer noch nicht gleich bezahlt werden, das Catcalling, wenn wir irgendwo auf der Straße was hinterhergerufen bekommen, was glauben die Männer, was passiert, dass wir uns darüber freuen? Beziehungsweise ja, doch, man wird so sozialisiert, dass man gesagt bekommt, Der findet dich halt attraktiv. Freu dich darüber. Ist doch nicht böse gemeint. Ja, es ist aber trotzdem unangenehm. Wir wollen nicht auf unser Aussehen reduziert werden. Und ich will nicht von fremden Männern auf der Straße angelabert werden. Ich glaube, das Schönste war, als mich einer als Hey Sexy Mama gerufen hat. Ich war Anfang 20. Das war seltsam. Direkt vor meiner Haustür. Und ich so, okay. Man gewöhnt sich ein Schutzschild an und man versucht, das auszublenden, aber eigentlich macht es einen jedes Mal wütend und es ist anstrengend und frustrierend auf Dauer. Und deswegen brauchen wir halt Tage wie diesen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen oder auch den 8. März, um darauf aufmerksam zu machen, was alles passiert. Ja, da würde ich auch gerade genau gerne einhaken. Eben der nächste wichtige Termin ist quasi der 8. März. Mhm. Genau. Da sind schon ein paar Sachen geplant, vermute ich mal, trotz Pandemie. Und eigentlich sollte man ja eher zu Hause bleiben, aber genau das ist eigentlich auch der falsche Tag dafür. Werden nicht alle vor die Tür gehen können. Und das ist auch total in Ordnung. Also ganz von mir persönlich und ich glaube auch von allen Frauen, die das gerade mit mir organisieren, geht ganz große Dankbarkeit auch an alle Frauen raus, die an dem Tag nicht vor die Tür gehen können, aus welchen Gründen auch immer. Überbelastung, Krankheiten, Job, weil sie Lohnarbeit nachgehen müssen. Nicht jeder kann am Internationalen Frauentag auf die Straße gehen, aber jeder kann diesen Tag nutzen für sich. Jede Frau, jeder Mann, alles, was sich irgendwo dazwischen identifiziert. Genau, am Internationalen Frauentag, wir bevorzugen den Begriff Frauenkampftag, wird in Karlsruhe auf jeden Fall eine Kundgebung stattfinden um 17.30 Uhr, damit auch lohnarbeitende Frauen daran teilnehmen können. Mit verschiedenen RednerInnen aus allen möglichen sozialen Ebenen, Schichten ist, glaube ich, das bessere Wort. Und wir freuen uns da einen hoffentlich großen Tag draus zu machen, trotz Pandemie. Es wird auf jeden Fall ein Hygienekonzept geben mit Abständen und Bereichen. Es wird eine Kinderbetreuung geben, wo Frauen sich melden können vorher, die ihre Kinder in sicherer Obhut wissen wollen, damit sie entspannt auf die Straße können, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, einen Partner oder eine Partnerin dafür zu nutzen. Und noch ein paar kleinere Aktionen, aber das wollen wir mal als Überraschung stehen lassen. Okay, dann dachte ich als Abschluss noch, dass es schön wäre, ein paar Buchempfehlungen zu haben. Manche Leute haben viel Zeit, wollen vielleicht nicht nur Netflix durchgucken. Und das kann man zu Ende gucken. Das kann man zu Ende gucken, ja. Und so ein paar Buchempfehlungen. Also gerade für Leute, die sich mit Sexismus und Feminismus als Einsteiger anfangen wollen oder auch Menschen, die sich eh schon damit beschäftigen haben, weil es ja auch kein Thema, mit dem man irgendwie fertig ist, wenn man sich einmal so einen dicken Wäscher um die Ohren gehauen hat, sondern... Nein, damit ist man, glaube ich, nie fertig. Also ich habe zumindest noch kein Ende gefunden. Also ein ganz kleines, schnelles Buch, das ich jeder und jedem empfehle. We Should All Be Feminists von Chimamanda Ngozi Adichie. Schreibst du das vielleicht irgendwo hin, damit Leute das finden? Wir veröffentlichen ja auch die Sendung auf unserer Homepage und da werden wir dann im Kommentarfeld unten das nochmal alles auflisten. Genau. Perfekt. Besonders zum 8. März finde ich ganz spannend das Buch 8M, der große feministische Streik. Das ist eine Sammlung von Essays, die Frauen gerade aus Südamerika in Reaktion auf die großen Aufstände 2017 veröffentlicht haben. Da hat sich ja in Südamerika ganz viel getan, auch in Amerika mit der Wahl von wir wollen ihn nicht nennen, sind ganz viele Frauen auf die Straße gegangen und die Bewegung hat sich gerade in Südamerika nochmal richtig schön an Fahrt aufgenommen. Ich hoffe, dass wir davon hier in Deutschland ein bisschen profitieren können. Da gab es auch diese Flashmobs dazu, ne? Ja, genau. Am 5. März am Europaplatz wird das auch stattfinden. Das ist ganz cool. Kann man vorher am 28. Februar online mit dem feministischen Kollektiv Karlsruhe zusammen über Zoom den Tanz üben und mitmachen. Ist ganz cool, macht Spaß. Wir fühlen uns einfach alle zusammen doof beim Üben und dafür haben wir dann auf der Straße umso mehr Kraft. Und das letzte Buch, das ich empfehlen würde, ist Aufstand aus der Küche von Silvia Federici. Da geht es gerade um die ganze Repro-Arbeit in Kombination mit dem Kapitalismus und wie wir die feministische Revolution weiter vorantragen können, weil wir haben noch ganz schön viel Arbeit vor uns, auch wenn wir schon ganz, ganz viel erreicht haben. Es ist einfach noch nicht fertig. Ja, das war es, glaube ich, so an wichtigsten Sachen. Okay, dann bedanke ich mich, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und wir hören uns vielleicht mal wieder. Hat Spaß gemacht, gerne. Nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, könnt ihr es mal probieren? Mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, okay, bis später dann. Hey, hey, hey, bunt bemalte Wandfassaden, die sollen uns begraben in dem Gefühl von Zufriedenheit. Und hast du noch keinen Bildschirm in eigenen vier Wänden? Nein, dann brauchst du nicht zu zittern. Hey, das Plättchen lässt sich wenden, weil Bequemlichkeit gibt's ganz umsonst in diesem Land. Keine Sorge, GEZ bezahlt das Amt. Hey, keine Sorge, GEZ bezahlt dein Amt. Und hast du auch nichts zu beißen, bunte Bilder machen satt. Wenn das so ist, dann kommt's hier sicher nie zum Knall. Auf dem Programm steht GZSZ, Revolution ist gegen drei. Bis dorthin sind dir deine Augen zugefallen. Hey, Joe Gerner ist ein Arschloch und Revolte ist heut nicht. Sie werfen ihre Angel aus, am Haken haben sie dich. Mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Nein, nein, nein, nein, mich kriegt ihr nicht. Schießt deine Glotze auf den Mond, macht ihr ruhig weiter. Mich kriegt ihr nicht, das hat sich immer schon gelohnt. Mich kriegt ihr nicht, ich wär im Leben nicht erwesen, ja. Mich kriegt ihr nicht, ich hätte Bock drauf, was zu lesen, yeah. Mich kriegt ihr nicht, ich bin nicht hip, ich bin nicht trendy. Mich kriegt ihr nicht, ich hab keine Pornos auf dem Handy. Mich kriegt ihr nicht, ich will nicht sein, wie sie mich wollen. Vielleicht brauch ich gerade dich, hab Bock nach Eibenstock zu rollen. Hier ist es schön, uns kriegt ihr nicht. Danke. Jetzt kommt Gustav Landauers Die Revolution. Ja, auch in der heutigen Sendung von Radio A gibt es wieder einen kurzen, heute kürzeren Part aus dem Buch Die Revolution von Gustav Landauer. Wir befinden uns auf Seite 65 im Band herausgegeben im Verlag Edition AV von Uwe Rausch und Siegbert Wolf. Der Vorfall, von dem ich rede, ist die Revolution, die mit der sogenannten Reformationszeit begonnen hat. Die Etappen dieser Revolution sind die eigentliche Reformation mit ihren geistigen und sozialen Umwandlungen, ihren Säkularisationen und Staatenbildungen, der Bauernkrieg, die englische Revolution, der Dreißigjährige Krieg, der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, weniger um seiner Vorfälle als seiner geistigen Prozesse und Ideen willen, mit denen er den stärksten Einfluss auf das ausübte, was nun folgt. Die große französische Revolution. Es wird im Ferneren gezeigt werden, dass die große französische Revolution nicht nur in Frankreich, sondern in Europa dauert und lebendig ist von 1789 bis 1871. Und dass das Jahr 1871 einen deutlichen und merkbaren Einschnitt bedeutet. Ich habe aber nicht die Kühnheit zu behaupten, damit sei die gewaltige Bewegung, deren Beginn ich ins 16. Jahrhundert setze, am Ende erloschen, versickert. Ich behaupte nur, wir seien jetzt gerade in einer kleinen Pause. Und es hängt ganz und gar von unserer Natur, von unserem Willen, von unserer inneren Macht ab, ob wir den Punkt, in dem wir stehen, als einen Wendepunkt, als eine Entscheidung betrachten oder als einen Ort größter Flauheit und Ermattung. Die nach uns kommen, werden es wissen. Das kann aber nur heißen, sie werden es anders wissen. Selbstverständlich leugne ich nicht, dass nach meiner eigenen Darstellung man in dem Zeitraum dieser 400 Jahre auch von mehreren Revolutionen und von immer wieder festgesetzten Stabilitäten sprechen kann. Man wird mir sagen, meine Konstruktion eines einheitlichen, untrennbaren, zusammengehörigen Verlaufs mit einer allerlei Auf und Ab und ohne dass er jetzt schon zu Ende wäre, sei eine Willkür. Ich kann nur erwidern, dass ich gerade das behaupte, dass ich nur hinzufüge, dass alle geschichtliche Betrachtung all dieser Dinge unter dem Einfluss unseres Willens, unserer gegenwärtigen Zustände, mit einem zusammenfassenden Wort unseres Weges steht. Ich behaupte sogar, dass unser geschichtliches Gedächtnis viel weniger von den Zufällen der äußeren Überlieferungen und Erhaltung abhängt als von unserem Interesse. Wir wissen von der Vergangenheit nur unsere Vergangenheit. Wir verstehen von dem Gewesenen nur, was uns heute etwas angeht. Wir verstehen das Gewesene nur so, wie wir sind. Wir verstehen es als unseren Weg. Anders ausgedrückt heißt das, dass die Vergangenheit nicht etwas Fertiges ist, sondern etwas Werdendes. Es gibt für uns nur Weg, nur Zukunft, auch die Vergangenheit ist Zukunft. Mit unserem Weiterschreiten wird, sich verändert, anders gewesen ist. Damit ist nicht bloß gemeint, dass wir sie je nach unserem Weiterschreiten anders betrachten, das wäre zu wenig gesagt. Ich behaupte vielmehr, aller Paradoxie zum Trotz ganz wörtlich, dass die Vergangenheit sich verändert. Interessanter Punkt. Indem nämlich in der Kette der Kausalität nicht eine starre Ursache eine feste Wirkung hervorbringt, das wieder zur Ursache wird, die wieder ein Ei legt und so weiter, so ist es nicht. Nach dieser Vorstellung wäre die Kausalität eine Kette hintereinander folgender Posten, die alle außer dem letzten still und angewurzelt feststünden. Nur der letzte geht einen Schritt vorwärts, aus ihm entspringt dann ein neuer, der wieder weiter vorgeht und so fort. Ich sage dagegen, dass es die ganze Kette ist, die vorwärts geht. Nicht bloß das äußerste Glied. Die sogenannten Ursachen verändern sich mit jeder neuen Wirkung. Die Vergangenheit ist das, wofür wir sie nehmen. Und wirkt dementsprechend sich aus. Wir nehmen sie aber nach tausenden von Jahren als ganz etwas anderes als heute. Wir nehmen sie oder sie nimmt uns mit fort auf den Weg. Es muss noch anders gesagt werden, in einer anderen Betrachtung, die wir vorhin schon begonnen haben. Es gibt für uns zweierlei durchaus verschieden formierte, zwei verschiedenen Bereichen angehörige Vergangenheit. Die eine Vergangenheit ist unsere eigene Wirklichkeit, unser Wesen, unsere Konstitution, unsere Person, unser Wirken. Was immer wir tun, die herüberlangenden und durchgreifenden, lebendigen Mächte des Vergangenen tun es durch uns hindurch. Diese eine Vergangenheit manifestiert sich auf unendlichfache Art in allem, was wir sind, werden und geschehen. Unendlichfach in jedem Individuum und wie viel unendlichfacher in dem Getriebe aller gleichzeitig Lebenden und ihren Beziehungen zur Umwelt. Alles, was in jedem Moment überall geschieht, ist die Vergangenheit. Ich sage nicht, dass es die Wirkung der Vergangenheit ist, ich sage, sie ist es. Ganz etwas anderes aber ist jene zweite Vergangenheit, die wir gewahren, wenn wir zurückblicken. Man möchte fast sagen, die Elemente der Vergangenheit haben wir in uns. Die Exkremente der Vergangenheit erblicken wir hinter uns. Nun ist wohl klar, was ich sage. Die Vergangenheit, die lebendig in uns ist, stürzt mit jedem Augenblick in die Zukunft hinein. Sie ist Bewegung, sie ist Weg. Jene andere Vergangenheit, nach der wir uns umblicken, die wir aus Überresten konstruieren, von der wir unseren Kindern berichten, die als Bericht der Vorfahren auf uns gekommen ist, hat den Schein der Starrheit, kann sich auch nicht, da sie zum Bild geworden, keine Wirklichkeit mehr ist, fortwährend verändern. Sie muss vielmehr von Zeit zu Zeit in einer Revolution der Geschichtsbetrachtung revidiert, umgestürzt und neu aufgebaut werden. Und sie baut sich überdies für jeden Einzelnen besonders auf. Jeder Einzelne gewahrt die Bilder anders, je nachdem die wirkliche wirkende Vergangenheit in seiner Brust ihn anders vorwärts treibt und zu Wege schickt. Was also von der Revolution bisher angedeutet wurde und jetzt weiterhin gesagt wird, ist Weg und will nichts anderes sein als Wegbereitung, kann auch nichts anderes sein. Mit ganz anderem Sinn und Mut als zu Anfang können wir nun also nach dieser Betrachtung wiederholen, treiben wir Sozialpsychologie, treiben wir Revolution. Wir treiben sie, indem sie uns treibt. Die strenge wissenschaftliche Deduktion aber wollen wir fürs Erste beiseite lassen. Nicht auf allzu lange, freilich, nur bis zur nächsten Eiszeit. Ja, damit schließen wir einen Teil des Buchs Die Revolution von Gustav Landauer. Wir haben die ersten drei Teile damit bearbeitet. Und zwar, Soziologie ist keine Wissenschaft. Fangen wir also von vorne an. Und er beendet, und das dritte war, weiß ich nicht, ist aber auch nicht so wichtig. Er beendet das Ganze damit, dass er ja probiert hat, Revolution wissenschaftlich herzuleiten. Also welche Gesetzmäßigkeiten stecken dahinter? Welche Klarheiten schafft Revolution? Welche Gesetze lassen sich ableiten und wie lassen sich diese ordnen? Im letzten Satz verwirft er das Ganze und zwar, wie er sagt, die strenge wissenschaftliche Deduktion aber wollen wir fürs Erste beiseite lassen, nicht auf allzu lange freilich, nur bis zur nächsten Eiszeit. Ja, danach folgt der nächste Satz. Das Buch geht wieder mit Fangen weiter. Fangen wir also noch einmal von vorne an. Selbstverständlich soll nicht umsonst gewesen sein, was in unmöglicher Methode, aber in bitterernster Meinung zur Ergründung des Wesens der Revolution gesagt worden ist. Was in uns von Kenntnis der Revolution ruht, der Begriff Revolution, wie er sich in der revolutionären Epoche, in dem Zeitalter des Übergangs, das man gewöhnlich Neuzeit nennt, herausgestaltet hat, besagt in der Tat, dass wir in diesem Jahrhundert aus einer relativen Stabilität am Stecken wechselnden Ideals in die andere und so immer weiter getappt sind. Vor diesem Alter des Übergangs, in dem wir uns noch befinden, gewahren wir aber einer Zeit großen Bleibens, starker Bestandssicherheit, einen Höhepunkt der Kultur, wie die Antike einer war, das sogenannte Mittelalter. Ja, jetzt fängt die Zeitbeschreibung an im Buch Die Revolution. Wir beginnen im Mittelalter und das machen wir in der nächsten Sendung, die dann am zweiten Samstag im Monat im März laufen würde. Das war es heute aus dem Buch Die Revolution von Gustav Landauer, sehr zu empfehlen, generell alle Schriften von Landauer. Und ich empfehle an dieser Stelle einfach generell hin und wieder mal eine der Originallektüren zur Hand zu nehmen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder Ideen für gemeinsames Lesen dieser Werke oder auch anderer, dann meldet euch gerne bei uns. Ihr findet unsere E-Mail-Adresse auf unserem Blog. Und wir freuen uns immer über Kontaktanfragen und gemeinsame Theoriebildung. Das war's von mir. Ihr hört jetzt noch einen Song. Und dann endet die Sendung Radio A vom 13. Februar 2021. Ihr habt eine Diskussion zu Zero Covid gehört, bei Ist uns wichtig. Das Rock wurde geräumt, was uns ziemlich ankotzt, in Ljubljana, die ehemalige Fahrradfabrik. Und das Thema Feminismus in der Pandemie. Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet zu Radio A auf 104,8 MHz in Karlsruhe beim Querfunk oder radioa.noblogs.org. Da könnt ihr unsere Sendung nachhören. Ansonsten findet ihr die Sendung in der Regel auch auf Facebook und in irgendeinem anderen sozialen Medium. Einen schönen Sonntag! Jacket, das bringt's ja nun total. Du siehst so cool und lässig aus, das macht mich doch ganz wahr. Du bist ein geiler Lederhosentyp, ich kann dich ja so ab. Lass mich an deinen Lederarsch ran, lass mich dir zwischen deine Beine hauen. Hey, du, ich finde dich so geil, mit deinen kurzen schwarzen Locken. Der Blick aus deinen braunen Augen durchdringt mich. Und du hast eine schwarze Lederhose und dein Nadelstreifen-Jacket. Das riecht ja nun total. Du siehst so cool und lässig aus. Das macht mich noch ganz wahr. Bist du geil, meine Lederhosen-Typ? Ich lass mich ja so ab. Lass mich an deinen Lederarsch ran. Lass mich dir zwischen deine Beine hauen. Geh doch nochmal für mich hier lang. Mit deinem herrlichen Django-Gang. Geh doch nochmal für mich hier lang. Ja, du. Findest du nicht, dass wir unseren Praktikanten ein bisschen zu schlecht behandeln als Anarchistinnen und Anarchisten? Ach nee, ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ah, okay, dann lass uns in die Abendsonne reiten. Bella, ciao. Hallo? Ist da wer? Könnt ihr mal die Schranktür wieder aufmachen? Wollt ihr erfahren, wie das mit unserem Praktikanten ausging? Ob er im Studioschrank verhungert ist oder ob er in unserer nächsten Sendung auch wieder auftauchen wird? Dann schaltet ein, jeden zweiten Sonntag im Monat auf 104,8 MHz im Querfunk Radio A. Dort werdet ihr es erfahren.